Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Eintrag bei den Legenden ZA Tagebüchern. Ich würde ja fast sagen, es ist einiges passiert, aber nein, ich steige mit einer Variante dieser Aussage ein. Es ist storytechnisch, lore-mäßig einiges passiert. Wir haben sehr, sehr viele Aha-Momente bekommen, die ich mir tatsächlich auch gewünscht habe, aber alles ne, zu seiner Zeit, Step by Step. Wir hatten ja die letzte Aufnahme gemacht gehabt, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann alles soweit fertig gemacht haben, die Cat Lady besiegt haben und vor diesem ominösen Turnier standen. Das ist quasi jetzt unser erster Punkt. Und wir haben, oh Gott, wie umreiße ich das denn jetzt spoilerfrei, damit die Leute das verorten können, die es wissen und die Leute, die es nicht gehört haben. Wir haben einen sehr, sehr großen Infobrocken zum Prismaturm erhalten. Ich hoffe, das umreißt es spoilerfrei. Und also ne, wir standen gemeinsam als Gruppe mit AZ auf dem Dach des Hotels und haben auf der Dachterrasse des Hotels und haben uns von ihm ein bisschen was über seine Backstory und den Prismaturm erzählen lassen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. So. Zu diesem Punkt dachten wir, Mensch, es ist wirklich so viel passiert, auch gerade inhaltlich getrieben, dass man da doch nochmal eine Aufnahme zu machen kann oder sollte. Erstmal zu diesem Turnier mit dieser fantastischen Violet. Ja, alle sind noch da, alle haben auf uns gewartet. Wir kriegen einen super hübschen Turnierkampfbaum angezeigt, sprich, wer kämpft gegen wen. Wir müssen nochmal gegen Canary kämpfen, haben wir ja nicht schon oft genug getan. Danach müssen wir nochmal gegen Gavin kämpfen. Dann müssen wir nochmal gegen Ravan kämpfen und die Violet, die hat sich gleich an die Spitze gestellt. Also die muss gegen niemanden vorher kämpfen, die wartet einfach ab, bis wir dann soweit sind. Ich glaube, die Kämpfe an sich müssen wir jetzt nicht beschreiben. Nach dem letzten Kampf. Also dem vorletzten, also dem nach dem Kampf gegen Ravan. Genau, also nach dem Kampf gegen Ravan taucht plötzlich das Zygarde auf, das 10% Zygarde, in Begleitung natürlich mal wieder mit F, beziehungsweise Flor. Florfliegen? Nein, Flordelis. Genau, er ist quasi nur Zygarde gefolgt und das wünscht sich halt ein Kampf gegen uns. Die Zuschauer, also es sind halt alle, die gegen die wir gekämpft haben, sind halt noch da und die denken sich so, oh, ist das nicht Flordelis, der ist noch am Leben, what? Ja, vor allem die Realisation oder das Erkennen von Flordelis findet vor allem von dem Tarragon statt, von dem älteren Mann, von dem Opa und das finde ich auch so ein bisschen auf einer Metaebene interessant, ne? Der Älteste, ne? So ein bisschen als Analogie zum ne, damals bei X und Y, ne, die auch älter gewordenen Pokémon-Fans, die erkennen natürlich Flordelis, hier auch der Älteste und so, aber fernab von Tarragon und diesem kleinen Meta-Side-Note finden wir da auch die Referenz darauf, ne, endlich meine Datierung, schwarz auf weiß, tatsächlich, dass, wir hatten das ja schon vorher gemutmaßt, als Ravan von den Ereignissen von vor 5 Jahren gesprochen hat. Hier wird das dann, ich glaube, von Canary oder von irgendeinem umstehenden Charakter erwähnt. Vor 5 Jahren ist er dann verschwunden nach der Katastrophe dort und so weiter. Und das, ne. Sie benennt das ja auch richtig, die ultimative Waffe. Das ist doch der Dude, der vor 5 Jahren die ultimative Waffe eingesetzt hat. Genau, ganz genau. Endlich haben wir wirklich eine Datierung, was das, also kleine Side-Note mal am Rande, ich bin dabei, auf der Miauzgener-Website eine große Unterseite zu erstellen, in der ich die komplette Timeline der Pokémon-Hauptspiele und allem, was dazugehört, aufschlüssele. Und das ist natürlich für mich gerade als Lore- und Story-Fuchs eine sehr, sehr geile Information, weil das bringt uns auch, also das haben wir im Vorfeld gar nicht gesagt gehabt, aber das erste Mal, als wir hier in diesem Turnierraum bei der Violet waren, da haben wir auch die Information bekommen, dass sie auch vorher ein Turnier oder einen Kampf veranstaltet hat oder ich weiß es gar nicht, irgendwas veranstaltet hat, wo Deleon, der ehemalige Champ der Galar-Region, zu Gast war. Einen Vortrag halt, genau. Was auch immer für einen Vortrag Deleon hält, wahrscheinlich über Glurak oder darüber, wie... Seine Stammpose. Ja. So macht man sie richtig. Oder über seinen fürchterlich nervigen kleinen Bruder, aber auf jeden Fall... Im Kontext dessen gibt uns das die Information, dass Schwert und Schild logischerweise vor X und Y spielt und das Schwert und Schild vor Legenden ZA spielt logischerweise und somit dann halt auch 1 bis 5 Jahre vor X und nach X und Y so rum. Wir sind ja Stand jetzt noch mitten im Geschehen Und wir werden sicherlich auch noch weitere Informationen bekommen, auch im Nachhinein jetzt noch im weiteren Verlauf dieser Aufnahme. Da haben wir sehr, sehr viele Story-Bits noch aufgeschnappt. Erstmal das 10% Zygarde, was uns konfrontiert und dich damit konfrontiert, dass du endlich mal Blobby sehen kannst. In einer der ersten Tagebuchaufnahmen, da hast du ja gesagt, Mensch, das eine, die eine Zelle, das ist doch Blobby, und ich habe dich zurückgeholt. Nein, nein, nein, das war einfach nur eine Zelle. Blobby war ein Kern, und jetzt eine der ersten Kerne. Wir sehen, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob wir beide Kerne sehen. Wir sehen einen roten Zygarde-Kern, der neben den Zellen auch aufkommt, und das ist exakt. Das ist Blobby. Für mich sind sie alle Blobby. Jedenfalls steht das Zygarde vor uns, genau, und ruft nämlich seine Zellen. Flor Delis, ich vergesse den Namen aber fast, der sagt noch, dass er damit beauftragt worden ist, von Zygarde diese Zellen halt zu suchen und zu finden. Und ja, dann steht nachher plötzlich das 50% Zygarde vor uns, gegen das wir dann kämpfen. Genau, und ja, das ist eigentlich auch ein ganz guter Kampf. Also ich konnte mich da ganz gut durchhauen, sag ich mal. Nach dem Kampf ist es nachher, also löst es sich quasi wieder auf. Es ist dann wieder das 10% Zygarde. Und genau, ich glaube, Flor Delis und Zygarde hauen dann auch relativ schnell ab, oder? Ja, wir haben nochmal so ein bisschen die obligatorischen Worte von Flor Delis, nur so, also diese Warnungen von wegen, okay, Illumina City geht's nicht gut und so weiter, ne? Und eine kleine Information, die hier noch verpackt wird in diesem Part, ist, dass Flor Delis die Zygarde-Zellen sucht. Also, dass er damit unter anderem auch beauftragt ist, die Zygarde-Zellen zusammenzusammeln. Was ich auch unfassbar spannend finde, im Kontext dessen, dass ja auch im Vorfeld, als man die Zygarde-Zellen gesehen hat, gesagt wurde, vielleicht hat man am Ende irgendwie noch die Quest, dass wir als Spielende die restlichen Zygarde-Zellen suchen sollen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine mit dem anderen zusammenläuft. Hier haben wir die Information bekommen, dass Flor Delis die Zygarde-Zellen sucht. Vielleicht ist eine Aufgabe im Postgame dann, kann ich mir vorstellen, auf Geheiß von Flor Delis die restlichen Zygarde-Zellen zu suchen. We will see. Ich muss sie allerdings nicht suchen. Ich habe keine Lust, ja, wieder rumzulaufen und die kleinen grünen Blobbys zu suchen. Hast du nicht so viel Spaß, schon die ganzen Schrauben zu suchen und so? Oh. Also gibt mir schon genug kleine Aufgaben. Und das Gekletter immer bei den Mega-Manie-Pokémon, das liebst du doch. Ich liebe es nicht. Ba, ba, ba, ba, ba. Was ich aber liebe, gute Überleitung nicht, ist nämlich, dass, also der Kampf gegen Violet, die hat, ich weiß gar nicht, was sie jetzt noch für Pokémon hat, habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt. Ein Gardevoir hatte sie auch noch, das weiß ich. Verschiedene Feen-Pokémon. Ja, genau. Jedenfalls ganz zum Schluss hat sie nämlich ein Pixie. Und Pixie ist ja eines meiner, oder wenn nicht sogar das, mein Lieblings-Pokémon. Das hat nämlich auch eine Mega-Form bekommen, eine Mega-Entwicklung. Es sieht ein bisschen witzig aus. Es sieht ein bisschen aus wie so, eine Motte, die eine Eichel als Hut auf dem Kopf hat. Aber eben alles in rosa und irgendwie süß. Und ich muss mir unbedingt ein Pi fangen oder Pipi. Und jedenfalls muss ich unbedingt ein Pixie im Team haben und das unbedingt auch mega entwickeln. Ich will mir das nochmal ganz, ganz genau anschauen. Genau, und diesen Kampf gewinnen wir natürlich beide oder haben wir natürlich beide gewonnen. Und schon sind wir Rang B. Ist generell dieser ganze Eindruck, den ich jetzt mit diesem Turnier hatte, ist auch auf einer Meta-Ebene, es fühlt sich an wie so ein Abschluss. Fühlt sich an, also natürlich storytechnisch, ne, diese Violet, die will diese ganzen verschiedenen Charaktere einladen für ihr Turnier und so weiter, aber zeitgleich fühlt sich das an wie so ein, okay, wir sammeln jetzt nochmal hier zu diesem Punkt alle Charaktere, die du bisher kanntest, alle Herausforderungen, alle Persönlichkeiten, denen du begegnet bist, zusammen, und die applaudieren dir, dass du Rang B erreicht hast, denn das nächste, was du erreichen wirst, ist Rang A, und das ist ja quasi das große Ziel. Von daher fühlt sich das an wie so diese Szene von Herr der Ringe, ne, wo dann am Ende alle sind und dann kommt Gandalf nochmal rein und so. Ne. So ein bisschen, nur halt nicht, dass es so dieser Abschluss ist, sondern so dieses Überleiten ins Finale. Da hinkt der Herr der Ringe-Vergleich, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ne. Und wir haben ja auch direkt im Anschluss die Szene mit AZ. Also ne, wir haben erstmal so dieses obligatorische Essen fassen. Ne. Wir sitzen gemeinsam da und tatsächlich innerhalb dieser Essenssituation die kleine Kuriosität, dass Kaelin das erste Mal etwas probiert von dem Curry Croissant. Und dann haben wir die Szene mit AZ. Unser Gandalf. Unser Gandalf, ja. die wird auch so ein bisschen eingeleitet aus dem Essen, weil sich dann alle fragen, ja Moment mal, wo ist denn Fluet? Wo ist denn Fluet? Das ist ja, das chillt ja immer und schaut uns dabei zu, wie wir diesen widerwärtigen Fraß in uns reinstopfen. Wo ist denn Fluet? Und Fluet ist bei AZ auf der Dachterrasse des Hotels und die schauen in Richtung Prismaturm, der noch zu sehen ist, Spoiler, Spoiler, ne, noch zu sehen ist. Dazu kommen wir auch noch zu gegebener Stelle. Aber da sagt AZ, zu diesem Zeitpunkt nimmt AZ schon einen mysteriösen Namen mit A in den Mund, den wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht einordnen können. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber ich kann den sowieso nicht aussprechen. Es sieht so aus, also da war ich mir halt nicht sicher, was das für eine Geste sein sollte, weil es sieht so aus, als wenn er irgendwie weint oder so. Ja, das hatte ich auch irgendwie so das Gefühl, ne? An einer Stelle hatte ich das Gefühl, dass AZ so ein bisschen sehr von seinen Emotionen übermannt wird. Am nächsten Morgen das alte Spiel. Wir werden angerufen von Vincent. Nicht Vincent Ravens. Oh Gott, ey, mein Gehirn ist manchmal herzlich dumm. Von Vincent, der diesmal keine Megamanie-Pokémon irgendwie für uns am Start hat. Noch nicht, ja. Das, mit Augenrollen. Das sehe ich sehr, sehr deutlich. Nee, auf jeden Fall will er zunächst mit uns in der Quasar Corporation sprechen. Ja, also es geht darum, dass die Präsidentin uns sehen möchte und dass, also er wartet halt vor dem Gebäude, er erzählt auch nicht viel, er bittet uns quasi gleich rein, um Jette zu begrüßen. Von diesem Treffen hatte ich mir zum damaligen Zeitpunkt viel erwartet, viel erhofft, dass man da noch ein bisschen was rausbekommt. Und wir konfrontieren sie ja auch damit. Ja, aber sagen Sie mal, also auch gerade hinsichtlich dieser Rettung vor der legitimen Bürgerinitiative, die Rettung vor der legitimen Bürgerinitiative. Dahingehend hat der Ravan gesagt, kann da was dran sein, dass die Quasar Corporation damit verantwortlich ist? Und dahingehend konfrontiert er unser Sidekick sie dann auch nochmal. Und da gibt es ja auch nochmal wieder so schwammige, blumige Aussagen und so weiter. Und verknüpft das so ein bisschen mit einer Backstory zu den generellen Phänomenen, die Quasar Corporation aktuell beobachtet. Auch mit diesem Leuchten von dem Prismaturm, was wir ganz am Anfang des Spiels gesehen hatten. Was dann auch nochmal von ihrer Warte aus eingeordnet wird. Und uns aber keine wirklich fundamental neuen Informationen bringt, sondern auch wieder sich anfühlt wie Corporate Blabla. Ja, also sie sagt nochmal eindeutig, dass die Quasar Corporation nichts damit zu tun hat. Und sie sagt auch nochmal, dass sie dann dank Vincent AZ kennengelernt hat, der ja jetzt dann eben das Ganze mit unterstützt und so. Sie bedankt sich nochmal bei uns für, ich sag mal, die Rettung in Anführungsstrichen. Und ja, und dann ist eigentlich nur noch so ein kleiner Side-Note, den ich auch ganz interessant finde, weil da wird wieder so ein neuerloser Strang eröffnet. Sie bemerkt nämlich die Jacke, die unser Sidekick anhat. Sie ist der Meinung, diese irgendwo schon mal gesehen zu haben, kann sich aber leider nicht erinnern. Mhm. Ja, und wir wissen, also das wird ja da auch nochmal gesagt, aber wir haben ja erfahren, dass die Jacke von der Mutter von dem Sidekick stammt. Und ich bin mal sehr gespannt, wie dieses Story-Element mit irgendwas anderem zu tun hat. Scheinbar jetzt hier mit Quasar Corporation, mal schauen. Ich habe die Vermutung, dass er vielleicht, also unser Sidekick vielleicht seinen Vater sucht oder irgendeinen anderen Verwandten. Da ist natürlich dann unsere liebe Jette vielleicht gar keine schlechte Informationsquelle, wenn sie sich dann daran erinnern kann, wegen der Jacke. Ja, weil also diesen Story-Arc, dass unser Sidekick jemanden sucht, die wird manchmal so ein bisschen von anderen Dingen untergraben, finde ich. Das kommt eigentlich schon relativ früh in der ganzen Story. Ich weiß gar nicht so richtig, ob wir es so genau erwähnt haben, weil das halt bis jetzt immer nur so, ja mal nebenbei und dann mal hier so ein kleiner Krümel und da mal so ein kleiner Krümel. Mhm. Es wurde ja Mathia damit beauftragt, denjenigen zu finden und deswegen gehe ich mal, stand jetzt noch davon aus, dass es eventuell sein Vater ist, den er sucht. Ja, was passiert dann? Dann sind wir wieder im Hotel und dann geht es ans Eingemachte, wieder der Schlachtplan für die Megamanie-Pokémon. Wir haben Dragoran, was ja auch wieder, ne, das ist ja auch gerade die erste neue Mega-Entwicklung, die hinsichtlich der Promo von Legenden ZA angekündigt wurde. Dann haben wir Mega Despotar und dann haben wir Mega Starmie. Dazu kommen wir an gegebener Stelle auch nochmal. Obwohl, was heißt an gegebener Stelle? Wir sind ja auch schon mittendrin, ne? Was soll man da auch noch groß erzählen? Nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Bäm, bum, bam. Wir klatschen die Megas. Ja, was meinst du zu Starmie? Also ich habe vorher schon so Zeichnungen gesehen und dachte mir mal so, was haben die hier aus Dami gemacht? Hä? Also so Fanarts, ne? Ja, nach Memes, genau. Ich jetzt, nachdem ich dann die Mega-Entwicklung von Stami gesehen habe, weiß ich warum. Es hat einfach nur ultra lange so Beinchen bekommen, quasi. Theoretisch. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist Ein Laufmann. Ja, Läuferig. Ja, mehr nicht. Ein kleiner Läuferich, der latscht und läuft. Finde ich nett, finde ich geckig. Ich habe da irgendwas zu gesehen, dass das irgendwie auf einem, dass das eine Referenz auf einer japanischen Horrorgestalt oder was auch immer ist. Ja, wie gesagt, selbst wenn es das nicht ist, ich finde immer dieses, ich finde das Aufregen oder das Beschweren über, in Anführungsstrichen, dumme Pokémon-Designs, finde ich immer total, oh, ich finde diese silly, goofy Designs gehören dazu. So diese Mega-Sarzenia-Designs, die gehören einfach dazu. Das macht Pokémon auch aus. Pokémon müssen nicht nur entweder cool und monströs oder süß und kumpelig sein. Pokémon können auch einfach mal fucking Weirdos sein. Und das ist auch vollkommen okay. Sind schließlich Pokémon, nicht? Ja. Ja. Naja, zu den Kämpfen müssen wir, glaube ich, wieder nicht so viel sagen. Wir haben dann alle drei besiegt. Dann geht's wieder zurück ins Hotel. Und dann treffen wir nochmal auf AZ, beziehungsweise da kommt nochmal ein Gespräch zustande. Und sprechen über den, ja, was es quasi mit dem Meister der Mega-Entwicklung zu tun hat. Und da sagt er AZ auch nochmal, dass es ganz in Floetts Ermessen quasi liegt, wer das ist oder ne, wer das quasi meistern kann sozusagen. So habe ich das zumindest verstanden. Und dann bekommen wir auch schon den nächsten mysteriösen Teilnehmer zugeteilt, die nächste Person für den Ausscheidungskampf. Nee, ich butcher diesen Begriff im Ausscheidungskampf und in meinem Gehirn habe ich so, habe ich ja genau, wie so zwei Primaten im Zoo, die sich dann mit Kacke bewerfen. Das ist der Ausscheidungskampf und das machen wir dann jetzt hier auch. Gris, wer auch immer Gris ist, this is Gris. Ja, nee, aber auffällig, dass diese Person nicht in ihrem Profilbild sichtbar ist, sondern nur als schwarze Silhouette aufgeführt wird vor einem großen Bildschirm. Was es mit diesem Bildschirm auf sich hat, da kommen wir an gegebener Stelle auch noch zu. Auf jeden Fall, wen fragen wir, wenn wir eine Person suchen wollen? Genau, die Detektiven. Ja, genau. Und dann nochmal kämpfen, weil wenn wir sie nicht besiegen, dann gibt sie uns keine Information. Bäh. Die Information, die dann sowieso auch nur war, ja, geht mal woanders hin, geht mal zur Professorin oder zur Direktorin. Ah, genau. Also ich weiß gar nicht genau, was sie sagt. Jedenfalls spricht sie diese Truppe an, die vor 5 Jahren Ärger gemacht hat, ne? Und der Boss ist eben Flordelis, bla bla bla, hinter dem sie ja auch her ist, der aber, wie sie herausgefunden hat, nichts Schlechtes oder Böses im Schilde führt, sondern im Interesse Illuminas handelt. Und dann gibt es da irgendwie einen Teilnehmer des Ausbildungsprogramms, das war halt dieser Gris, was auch immer das Ausbildungsprogramm ist, das wird hier nicht so wirklich näher beschrieben. Und dadurch, dass Magnolia eben auch zum Team gehört, was sie uns aber so noch nicht sagt, sollen wir eben zu ihr gehen und nach weiteren Hinweisen quasi fragen. Ja, und das fand ich ziemlich cool. Also das hat mir wirklich, dieser ganze Part und all das, was jetzt folgt, ist wirklich reines XY-Fanservice-Team-Flair abgekulte. In allem, was dazugehört. Also, ne, allein, dass jetzt hier die Mathieu Team Flair so offensiv thematisiert, so offensiv erwähnt, dann, dass wir zu Magnolia reingehen, wir dann schon in ihrem, ne, sie steht dann auf und wir quatschen mit ihr so ein bisschen darüber, was da passiert ist vor 5 Jahren und so weiter und wie das mit ihr denn vonstatten ging, wie sie reetabliert wurde und so. Ne, eigentlich war sie Gefangene, sie war quasi auch eine spannende Information. Sie wurde in Gewahrsam genommen, ne, sie wurde inhaftiert und dass sie sich jetzt quasi um dieses Pokémon-Labor kümmern soll, ist Teil von ihrer Rehabilitation in die Gesellschaft, sage ich mal. Und da bekommen wir auch nochmal so einen Einblick darin, wie die Gesellschaft der Pokémon-Welt mit ehemaligen Teammitgliedern von Verbrecherorganisationen umgeht, finde ich auf jeden Fall spannend. Man kann davon ausgehen, dass einige andere ihrer Vorstände von Team Flair möglicherweise noch im Knast sind, tatsächlich im Pokémon-Knast. Das wird tatsächlich indirekt ja thematisiert mit dem in Gewahrsam nehmen. Ne? Es gibt ein Pokémon-Gefängnis, wo Schwerverbrecher hinkommen. Ja, genau. Also es ist schon krass, finde ich. Ich fände es auch an dieser Stelle richtig cool, wenn in einem weiteren Game irgendwann mal in der Zukunft vielleicht da noch mehr wir drüber erfahren, also über die anderen Charaktere, die man halt so kennt aus Team Flair. Jedenfalls sagt Magnolia uns dann, dass wir in dieses eine Café sollen, dessen Name ich immer noch nicht aussprechen kann und einfach bei Niveau bleibe, also zum Café Niveau. Warte mal. Warte. Moment. Das Café heißt Nouveau. Und das heißt laut Google Neu. Oh, warte. Neu. Für ganz Dumme wie euch. Neu. Nouveau. Oh Gott, ja. Wir mit unseren deutschen Zungen probieren, französische Begriffe auswendig zu lernen. Viel Spaß dabei. Ja, geht, aber schwierig. Jedenfalls sollen wir dann dort zum Café und dann treffen wir dort auch eben den Chris. Das ist nämlich der Typ, Chris, genau, denn das ist der Typ, den wir bisher, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben. Wir reden ja einmal mit der Dame, die davor steht, die die Bestellung aufnimmt und sie auch bringt, aber er ist halt der Typ, der da im Wagen steht, genau, und gibt sich dann natürlich auch zu erkennen. Und dann ist es aber erstmal so, dass wir noch nicht gleich gegen ihn kämpfen, sondern sie erst noch mal ein paar Sachen erzählen wollen uns, aber das natürlich nicht dort vor Ort beim Café, sondern an einem ganz bestimmten Ort. Ja. Generell unfassbar cool, dass wir haben ja in der Aufnahme zuvor auch schon entdeckt gehabt, dass es sich bei diesen Kaffeebesitzern um mutmaßlich ehemalige Mitglieder von Team Flair handelt, eben aufgrund des Logos und so weiter, was dann da so angeschrägt ist und so. Und ich finde das cool, dass diese Charaktere tatsächlich schon, im Vorfeld aufgegriffen wurden, ähnlich wie die Skelabra-Tante. Die ja auch schon bei dem Quiz von Enigmara, hätte ich fast gesagt, von der, wie hieß sie, Canary, aufgetaucht ist und so weiter, ohne dass es eine Bewandtnis hat. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert das hier auch, finde ich auch sehr, sehr gut aufgebaut. Und der Ort, apropos sehr, sehr gut aufgebaut, der Ort, wo das Treffen dann stattfindet, das baut sehr, sehr viele nostalgische Gefühle in mir auf, denn das ist dem geneigten XY-Fan, dem ist dieses Café auch bekannt. Es wird auch thematisiert, was das für ein Café ist. Wir treffen uns vor dem Café Flor Delis, in dem einst in X- und Y-Zeiten Team Flair eine Hauptbasis hatte, eine große Laboranstalt hatte. Genau, dann geht es erstmal darum, dass wir uns sozusagen den Zutritt erstmal erkämpfen müssen, weil die, wie hieß sie denn eigentlich? Nicht Gisela. Jedenfalls Giselle hieß sie, genau. Die ist halt so ein bisschen auf. Das ist doch fast schon Gisela, Mensch. Nein. Die ist jedenfalls ein bisschen aufgebracht und Chris kann sie halt, wenn sie so ist, nicht besänftigen. Deswegen müssen wir erstmal gegen sie kämpfen. Dann gibt es ein kleines leckeres Kaffeebäuschen. Ne? Die Pokémon werden geheilt. Und dann können wir auch schon in das ehemalige Café-Restaurant gehen, wo nochmal erzählt wird, dass die Farbe Rot eben Flor Delis flammende Leidenschaft symbolisiert und es deswegen eben der Ton des Cafés ist. Und es wird so ein bisschen geplänkelt, dass von der Vergangenheit, dass Team Flair eben dafür strebte oder danach strebte, eine schöne Welt, sag ich mal, zu haben und dass dann eben irgendwann diese Entscheidung getroffen wurde, ist diese ultimative Waffe zu aktivieren. Und da ist auch interessant, da wird dann sehr, sehr stark ersichtlich, dass diese beiden mutmaßlich ehemaligen, später wird es noch konkretisiert, das sind eigentlich keine richtig ehemaligen Team Flair-Mitglieder, dass die beiden gar nicht so gut auf Flor Delis zu sprechen sind und eigentlich so den Standpunkt vertreten, dass Flor Delis Team Flair gewissermaßen mit der Nutzung der ultimativen Waffe und seinen Taten und seinen anderen Plänen verraten hat. Hinsichtlich dessen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, hinsichtlich ihrer eigenen Positionierung zu Team Flair, ist es ja so, dass sie Team Flair neu etablieren wollen unter einem neuen Namen. Und zwar unter dem Namen Team Flair. Nouveau. Und genau, deswegen Team Flair Nouveau ist quasi eine im verdeckten, im versteckten existierende Mini-Untergrundorganisation, die hier vorderrangig von den beiden vorangetrieben wird. Mutmaßlich gibt es da noch ein paar vereinzelte andere Splitter. Im weiteren Verlauf erfahren wir auch noch, also später erfahren wir noch weitere Dinge, da gehe ich dann auch nochmal zu gegebener Stelle drauf ein, aber es ist wirklich Fanservice hoch 25 für X und Y. Und wie kommt man am besten in ein Geheimlabor, beziehungsweise wie öffnet man eine Tür zu einem Geheimlabor? Richtig, mit den guten alten Worten, Sesam, öffne dich! Aber das finde ich auch schön, dass die das auch aus X und Y weiter beibehalten haben. Ne, das ist wirklich, genauso hat sich das ja auch geöffnet in X und Y. Das ist einfach echt witzig. Ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind, ganz generell so, aber dann geht es halt runter in das Labor und es ist halt, wie man das noch kennt aus XY, mit so einem kleinen Labyrinth quasi, wo man sich dann durchschmuggeln muss. Nur natürlich nicht aus der Vogelperspektive, wie es ja sonst theoretisch in Pokémon-Spielen der Fall wäre oder gewesen ist, sondern eben a third person so. Ist ganz witzig, was ich nachher nicht so witzig fand. Auch da unten gibt es leider Gottes Elite-Pokémon. Da schleicht so ein Elite-Arbok rum und genau da muss man hin. Ich bin da einfach reingestürmt, reingerannt und wieder rausgerannt und abgehauen und habe diese olle Schlüsselkarte oder was das da ist geholt, um dieses letzte Türchen da zu öffnen oder vorletzte. Und war dann auch ganz froh, dass die einem jetzt nicht so folgen. Ich bin also wie ein feiges Huhn abgehauen, aber ich stehe dazu. Es sei dir vergönnt. Generell dieser ganze Part dort unten in dem Labor, das war so schön, das war so schön nostalgisch. Das war quasi eines der großen Epizentren, einer der großen Fokuspunkte in der Story logischerweise von X und Y. Und diesen Ort auch so in dieser Form, ja, unverändert. Ne? Die ganze Stadt Illumina City hat sich ja in weiten Teilen doch verändert von damals. Und hier hat man ja wirklich einen Ort, der seit damals, das ist ja auch Teil der Handlung, das wird ja auch gesagt, dass dieses Café seit den Ereignissen von 5 Jahren dann dicht gemacht wurde und eben auch niemand mehr dieses Café besitzen wollte, kaufen wollte, eben aufgrund des schlechten Rufes von Team Flair. Und dadurch haben wir Räumlichkeiten, die genauso sind, also chaotischer, keine Frage, ne? Aber von der Sache an sich genauso sind wie damals auf dem Nintendo 3DS in X und Y. Und diese Dinge, diese Räumlichkeiten so in der 3D-Umgebung von der Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, rekreiert zu sehen in Pokémon Legenden ZA als rundum begehbare Orte und auch mit den Teleportern und so weiter, die man da aktiviert. Es ist so viel Liebe zum Detail. Auf die Musik bin ich auch noch gar nicht eingegangen. Ne? Auch sämtliche Team Flair Soundtracks werden hier nochmal neu arrangiert, neu geremixt. Sowohl die Kampfmusik gegen die in Anführungsstrichen ehemaligen Rüpel, als auch jetzt hier in dem Labor. Unfassbar schön, unfassbar cool. Es macht wirklich unfassbar viel Spaß, das Ganze in der Moderne rekreiert zu sehen. Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gewesen, das alles nochmal so zu sehen, aus einer anderen Perspektive sozusagen. Ja, wenn das erledigt ist, dann geht's runter in den Keller ins, ich sag jetzt mal Hauptlabor oder den Hauptlaborteil. Dort fahren wir dann die Maschinen hoch und können etwas, beziehungsweise theoretisch die ganze vergangene Geschichte erfahren, ne? Was es damit auf sich hat mit der Waffe, wozu ist die gut und etc. pp. Da klickt man sich durch so ein paar Textboxen dann durch. Wenn man damit fertig ist, wer taucht dann wieder auf? Natürlich 10% Zygarde plus Flordelis im Gepäck sozusagen. Also die zwei kriegt auch so schnell, glaube ich, nichts getrennt gefühlt. Und wir erfahren noch mal deutlicher, das hatten wir, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal gedroppt worden ist, dass er sich nicht mehr so erinnert. Da dachte ich mir noch, okay, sagt er das jetzt einfach so oder hat er wirklich sein Gedächtnis verloren? Aber ja, zumindest teilweise hat er sein Gedächtnis verloren, weil er auch sagt, hier unten werden einige Erinnerungen wach, aber er sagt es richtig so, dass er sein Gedächtnis verloren hat. Was natürlich auch sehr krass ist. Deswegen läuft er vielleicht auch in Lumpen rum und weiß gar nicht, dass er reich ist oder er ist nicht mehr reich, weil das wurde ja auch irgendwo gesagt. Ne? Also das mit den Lumpen und so weiter, da weiß ich nicht, ob das da irgendwie an seinem fehlenden Gedächtnis hängt. Aber auf jeden Fall finde ich sehr, sehr interessant, dass hier auch konkrete Schlüsselereignisse zitiert werden, rezitiert werden aus X und Y. Beispielsweise der Moment, in dem AZ in eben genau dem kleinen Gefängnistrakt seines Labors gefangen gehalten wird. Ne, wir finden ja, wenn wir X und Y spielen, finden wir ja AZ gefangen in dem Labor von Flor Delis. Und hier wird auch nochmal genau konkretisiert, was hatte Flor Delis mit AZ geplant gehabt, warum hat er ihn gefangen gehabt und so. Also an gewisse Schlüsselmomente erinnert er sich schon. Und auch nochmal seinen damaligen Plan aus X und Y ordnet er ein bisschen akkurater ein, als es uns damals eigentlich präsent war. Denn hier wird auch nochmal so ein bisschen, wie gesagt, das geretconnt, was eben durch das Ausbleiben von dem Z-Teil noch im Äther gewabert hat, unklar geblieben ist. Und hier erfüllt, muss man ganz klar sagen, Legenden ZA wirklich auch das Versprechen des Buchstaben Zs im Titel dieses Pokémon-Spiels. Ja, es wird alles nochmal ein bisschen nachgeholt, auch gut eingearbeitet nachgeholt, finde ich. Und genau, wir erfahren noch von, mein Gott, warum vergesse ich diesen Namen immer, Flor Delis, dass Zygarde ihn damals dann gerettet hat. Mm, ja. Genau, dass wir des Pokémon namens Ewigblütler halt benötigen, so wie ein Trainer, der es kontrollieren kann, um diese ganze Chose jetzt mit dem Turm quasi zu beenden. Genau. Dann geht's wieder hoch. Ne? Also wir müssen mit Gris sprechen, wir müssen mit AZ sprechen. Mit Gris sprechen wir jetzt an der Stelle. Kämpfen können wir noch nicht gegen ihn, denn er will, dass wir, also er sagt ganz konkret, diesen Pass, dieses Ticket, dieses Herausforderungsticket, das reicht nicht aus. Wir sollen da eben aus den Gründen, dadurch, dass wir jetzt erfahren haben, auch von Flor Delis, dass das Ewigblütler-Fluett, das Eternal Flower-Fluett benötigt wird für eben genau diese Sachen, wird verlangt, dass wir das Eternal Flower Fluett mitbringen zu Gris und eben wir nur ihn herausfordern können, wenn wir sowohl das Herausforderungsticket als auch das Fluett im Gepäck haben. Im Kontext dessen, an diesem Part, finden wir noch ein paar weitere interessante Sachen heraus, denn die beiden sind gar keine wirklichen ehemaligen Mitglieder von Team Flair. Sie sind Kinder von Team Flair-Mitgliedern, von ehemaligen Team Flair-Mitgliedern. Diese Brücke finde ich unfassbar stark, unfassbar cool. Weil hier wird nochmal eine andere Perspektive aufgemacht. Es sind nicht nur die ehemaligen Rüpel, sondern es sind wirklich Kinder, die das Leid der Eltern und auch ihr eigenes Leid logischerweise mitbekommen haben von der gesellschaftlichen Ächtung, von der sie jetzt hier an der Stelle auch erzählen. Sie erzählen, dass sie wirklich gesellschaftlich sehr, sehr stigmatisiert behandelt wurden als ehemalige Mitglieder von Team Flair und hier eben eben aus diesem Grund wieder an den alten Team Flair-Plänen anknüpfen möchten. Und dafür brauchen sie eben Fluett, also so wie ich das verstanden habe, ne, wenn wir das quasi nicht kriegen oder wenn wir das nicht machen, dann holen die sich das Fluett. So habe ich das jetzt aufgefasst. Sie sagt auch noch, oder Gris sagt auch noch, ne, ich fasse es nicht, dass er noch lebt, aber anscheinend kann er sich nicht mehr an uns erinnern, beziehungsweise hat uns vollkommen vergessen. Da wird nochmal auch das unterstrichen, dass halt Flor Delis sein Gedächtnis verloren hat. Und nach dieser ganzen Chose geht es natürlich erstmal wieder zurück ins Hotel, weil wir ja mit AZ sprechen sollen. Im Hotel angekommen geht es dann natürlich zu AZ und Fluett und die zitieren uns dann nochmal aufs Dach des Hotels, auf die Dachterrasse, um uns noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und da sehen wir dann im Hintergrund, was wir vorhin schon kurz angeschnitten haben, dass der Prismaturm völlig eingekleidet ist, also völlig abgeschottet. Jetzt steht da so ein viereckiges Ding, sag ich mal, mit Quasar Corporation Logo. Ja, so eine typische, wie man es auch von großen Baustellen kennt, so eine Bauabdeckung, so ein Baugerüst, was dann eben entsprechend mit verschiedenen Planen abgedeckt ist. Ne? So dass man da, also die Bauarbeiten am Prismaturm, die sind jetzt wirklich im vollen Gange. Und eben genau zu diesem Prismaturm erfahren wir noch weitere Dinge, noch weitere Informationen. Ja, erstmal holt uns AZ wieder bei seiner klassischen Story ab. Also ne, das, was vor 3000 Jahren passiert ist, der Krieg und so weiter, genauso wie in X und Y, der Krieg, das Abfeuern der ultimativen Waffe, die ursprünglich eine Konstruktion war in Comlexia, die dem Pokémon Leben bringen sollte und so weiter, ne, vor allem halt auch seinem Fluett Leben bringen sollte. Aber ne, also das Fluett wurde in den Krieg ebenfalls eingezogen und verstarb und eben dieses Red wollte er retten mit der Waffe und in seinem Jähzorn nutzte er das dann als, baute er diesen Apparat um als Waffe, um verheerendes Unglück und massenhafte Vernichtung in die Welt zu bringen. Und um diesen Umstand herum hat das Floet ihn verlassen, über 3000 Jahre. Und nach 3000 Jahren ist es dann zurückgekehrt. Das sind die Ereignisse von X und Y jetzt gewesen, die dann die Katharsis gebracht haben. Genau, und da anknüpfend kommen dann neue Informationen. Und zwar, dass der Prismaturm tatsächlich ebenfalls eine Konstruktion unter dem Banner von AZ war, zumindest das, was der Prismaturm ursprünglich einst war, und zwar eine Konstruktion namens Ange, finde ich wild. Also es wird gesagt, AZ sagt uns, dass der damalige Herrscher von Illumina Hilfe brauchte und AZ kontaktiert hat und AZ auf Geheiß dieser Person eben diese Apparatur, diesen Turm errichtet hat. Krasse Story, untermalt, finde ich, mit sehr, sehr schönen Bildern. Muss man auch nochmal sagen, glaube ich. Finde ich auch sehr, sehr cool, weil diese Bilder sind, also ganz ähnlich wird das in X und Y gemacht, wo dann das erste Mal dann von diesem großen Krieg erzählt wird. Wir haben ja wirklich auf dem kleinen 3DS-Screen damals so richtig schöne, animierte, malerische, gemäldehafte Stilisierungen von diesem alten Krieg und so weiter, von dem Abfeuern der ultimativen Waffe. Und über diese ganzen Erzählungen hinweg gibt es ganz genauso wie damals hier auch eben entsprechende Illustrationen, die auch so ein bisschen in Regenbogenfarben animiert sind. Er erzählt dann in dem Zug oder Zusammenhang auch noch, wie man diesen Turm theoretisch aufhalten kann oder zerstören kann, sodass er halt hoffentlich nicht noch weiter außer Kontrolle gerät, nämlich nur mit der Mega-Entwicklung von Floet. Es wird dann auch noch gefragt, ich weiß gar nicht, wer von unseren Kompagnons das fragt, aber ob das denn überhaupt geht, dass Floet sich mega entwickelt, weil normalerweise müsste es sich ja erstmal zu Floet Jazz weiterentwickeln, da das ja aber nicht geht, weil Floet ja in dieser Form, ich nenne es jetzt mal, gefangen ist, funktioniert es halt bei dem Floet so. AZ sagt noch, dass er zutiefst dankbar ist, dass wir von Team MZ da sind oder dass er uns begegnet ist und wir ihm halt helfen wollen. Kleine Floet ist natürlich wie immer an seiner Seite auch und freut sich, glaube ich, auch, dass wir da sind. Es macht ja immer so oder so ganz süßes Geräusch und dreht sich so oder bewegt irgendwie die Blume oder so. Das ist immer sehr, sehr niedlich. Genau, und damit haben wir dann halt sehr, sehr viel bis hierhin erfahren, sehr, sehr viel Background-Story, auch nochmal über AZ und so. Also es ist schon ordentlich, ne? Ja. Sehr, sehr, sehr, sehr ordentlicher Infodump, den wir hier abbekommen haben. Es gibt ein Mega Eternal Eternal Flower Floet. Mega Eternal Flower Floet. Sag das dreimal nachts vorm Spiegel und dann kommt Eternal Flower Floet und verbannt dich für 3000 Jahre. Ja. Oder es streckt dich mit, wie heißt die Attacke? Lux Calamitatis nieder. Laserguns, Piu Piu. Auf jeden Fall, mal gucken, ob wir Laserguns Piu Piu hinbekommen. Ne, auf jeden Fall ist das jetzt die Motivation von AZ in voller Gänze, zumindest stand jetzt sichtbar in voller Gänze, hinsichtlich, warum er den ganzen Schmuh eigentlich überhaupt macht. Einen Meister der Mega-Entwicklung haben möchte, um diese Megaform von dem Eternal Flower Floet freizusetzen, weil er nicht mehr in seinem Zustand, nicht mehr in der Lage ist, so eine große Aufgabe zu bewältigen. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, weil es hört sich ja so danach an, als ob wir mit einem Pokémon, also wahrscheinlich dann Floet, gegen den Turm kämpfen, I guess. Also da bin ich schon mal sehr, sehr, sehr gespannt, was genau das jetzt bedeutet, wie wir da in den Turm noch hineinkommen, weil wir waren ja bis jetzt noch gar nicht drin, weil es einfach nicht möglich war. Also ja, wir müssen unbedingt weiterspielen. Ich bin sehr gespannt. Apropos Turm, eine Person, die hier in unseren Aufnahmen noch gar nicht erwähnt wurde, aber unmittelbar mit Illumina City verbunden ist und vor allem mit dem Prismaturm, ist der gute Citro. Ja. Citro. Den muss ich auch schon immer die ganze Zeit denken. Ich denke mir so, wo ist denn eigentlich Citro? Ja. Und ich erwarte hinsichtlich Prismaturm eine Referenz. What the heck happened to Citro? Wirklich. Vielleicht ist er ja auch der Bürgermeister. Das wäre witzig, aber dann würde ich, also der Bürgermeister scheint da kein netter Geselle zu sein. Oder vielleicht ist Citro einfach ein schlechter, dummer Bürgermeister, kann auch sein. Citro ist ja nicht dumm. Also ich bin gespannt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der in dem Spiel hier noch auftaucht, aber ja, wir werden sehen. We will see. Ich bin sehr gespannt. Wir harren der Dinge, die da kommen mögen. Und zum Abschluss dieses Tagebuchs einmal deine beste Interpretation eines Eternal Flower Fluette Geräusches.